Im Gleichgewicht formst du aus Masse einen Fixpunkt bistabil zur nächsten Bar. Ein Korn, ein Bier und einer Menge TR-Esen-Latein, dass der erste Schuss punktgenau ins Ziel getroffen hätte. Hätten wir nicht.